Aufgabe 23. Also eigentlich kann ich nicht so gut auswendig lernen. Und am Anfang, als ich in der Theater AG war, dachte ich, das schaffe ich nie. Wie soll ich nur den ganzen Text lernen? Aber wenn man dann auch spielt, dann geht es.